Stahl, ein Gewehr in der Hand. Er traf seine Wahl, jetzt kämpft er für sein Land. Eine Reihe Mann für Mann, die Köpfe hoch erhoben. Stehen sie still und stramm, während sie Treue geloben. Schüsse, die knallen, Kugeln durchsieben die Luft. Männer, die fallen, manche greifen die Flucht. All seine Kameraden starben in dieser Schlacht. Die für ihr Land alles gaben, erbrachen an dessen Macht. Auf Puppen, trainierten Ausdauer und Kraft. Aus Einzelgängern wurden Gruppen, aus der Bewegung verschafft. Er zittert vor Prägung, ist vor Angst erfressen. Diese Schlacht ist keine Übung, erhofft man, man wird ihn nie vergessen. Schüsse, die knallen, Kugeln durchsieben die Luft. Männer, die fallen, manche greifen die Flucht. All seine Kameraden starben in dieser Schlacht. Die für ihr Land alles gaben, erbrachen an dessen Macht. Kämpft weiter, keine Schwäche, kein Zurück. Er denkt, was wenn ich scheiter, doch er vertraut auf sein Glück. Und dann traf ihn ein Schuss, fuhr ihn durch die dicke Weste. Er opferte alles bis zum Schluss, gab für sein Land nur das Beste. Schüsse, die knallen, Kugeln durchsieben die Luft. Männer, die fallen, manche greifen die Flucht. All seine Kameraden starben in dieser Schlacht. Die für ihr Land alles gaben, erbrachen an dessen Macht. Schüsse, die knallen, Kugeln durchsieben die Luft. Männer.